Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Guten Morgen miteinander. Willkommen zu einer neuen Folge Codewort Popkultur, Folge Nummer 8. Nuria und ich haben heute drei Sachen mit dabei. Und zwar hat Nuria was mitgebracht? Ich kann heute über House of Cards ein bisschen sprechen. Ah, und ich werde ein wenig über Cinderella, den Live-Action-Verfilmung von Disney Cinderella sprechen. Und zusammen reden wir dann über Master of None, ne? Genau. Genau. Gut, dann was hast du, was geht ab im House of Cards? Oh, genau, da ist jetzt die fünfte Staffel, ist jetzt vor irgendwie letzte Woche losgegangen. Also da muss man noch sagen, es läuft nicht auf Netflix, sondern also bei uns irgendwie auf Teleclub in der Schweiz und in Deutschland auf Sky, aber eigentlich ist es ja eine Netflix-Serie. Aber da habe ich jetzt einfach mal angefangen, habe noch nicht alles gesehen. Und einfach allgemein House of Cards ist halt einfach so schön gefilmt und Robin Wright als Claire Underwood ist einfach so toll zum Anschauen und sie ist ein toller Charakter und dann natürlich Kevin Spacey als die Hauptrolle ist natürlich auch immer interessant. Sind halt einfach super Schauspieler. Aber im Großen und Ganzen ist die Serie, kann zum Teil auch ein bisschen, also nimmt sich halt sehr viel Zeit, was ja auch positiv sein kann, aber wenn es dann halt um so politische Intrigen geht und so, ist es nicht unbedingt immer so spannend. Dann hat es zwischendurch Folgen, wo ich dann denke, okay, jetzt, also man kommt da halt auch nicht, man versteht nicht immer alles. Am Schluss die Twists und so sind dann schon klar. Aber deswegen ist jetzt auch nicht eine Serie, wo ich immer so voll, okay, das ist jede Minute mega super. Und es hat auch sehr viele andere Charakter und so, dass man dann auch die Übersicht verliert, dann weiß man die Namen nicht mehr. Und was ich auch noch lustig finde, dass wenn ich einmal höre, wie Leute die Serie beschreiben, es ist eben eigentlich doch eine Soap Opera, aber einfach extrem gut, halt mit hoher Qualität gefilmt. Also von den Set-Design, Kostüm, Schauspieler ist es auf sehr hohem Niveau, aber was eigentlich wirklich passiert, ist zum Teil doch sehr übertrieben. Ja, übertrieben. Obwohl mit der heutigen, das ist es ja genau, mit der heutigen politischen Situation haben die Leute gesagt, oh Gott, House of Cards ist ja jetzt wieder total normal und realistisch im Vergleich. Also ja, kann man, da kann man noch darüber diskutieren. Aber es ist wirklich interessant jetzt mit den was in der Politik so abgeht und dann sieht man diese Serie, macht es dann noch interessanter. Und sie nehmen zum Teil auch Sachen auf, die wir in unserer Realität halt normal sind und geben ihm vielleicht einen anderen Namen. Das ist zum Beispiel auch so eine, wie ISIS, eine Gruppe von radikalen, islamistischen Attentätern so ein Thema sind. Und so, also nehmen sie einfach andere Namen oder einen Charakter, der wie Snowden sein soll oder etwa ein bisschen. Das macht dann noch, wie sie diese Parallelen machen. Das macht es auch noch spannend. Also ich schaue sie eben im Großen und Ganzen immer noch gerne. Und eben auch wenn sie mir bewusst sind, okay, das ist total übertrieben oder es ist halt unrealistisch, weil die zwei eben, die Underwoods, sind halt so Intriganten, skrupellose Intriganten, die immer ihre Fäden ziehen, damit sie gewinnen und so weiter und weiterkommen. Aber man ist halt doch auf ihrer Seite und findet sie halt extrem faszinierend. Und ich, weißt du noch, das kann ich noch sagen, was so Sachen, Darstellungen von Beziehungen und auch Sexualitäten, ist die Serie eigentlich noch die, also speziell, weil die zwei haben eine wie Art offene Beziehung. Also sie dürfen mit anderen Personen halt auch sexuelle Kontakte haben und so. Und es ist dann kein Grund für Streit oder so. Also sie haben schon auch ihre, zum Teil kommen Eheprobleme auf, aber da sie lieben sich sehr, sind ein Team, aber haben dann auch wie noch Beziehung wie nebenzu. Also das kommt über die ganze Serie immer wieder mal ein Charakter dort oder ein Charakter da. Es ist nicht so, dass irgendwie zum Beispiel eben Frank Underwood Affären hat, weil ja Politiker immer Affären haben und seine Ehefrau weiß nichts davon und ist dann nicht, und wenn sie es herausfindet, ist sie voll enttäuscht, sondern sie sind da wirklich ein Team, das zusammenhält und dann auch da wie eine sich gegenseitig unterstützen. Und wenn halt, also es geht dann darum, dass Frank ihr irgendwie nicht diese emotionale Liebe geben kann, wie jemand anders. Und dass sie dann mit dem wie eine Beziehung hat. Und ihm macht es nichts aus, sondern er findet das toll, dass sie da etwas bekommt, das er ihr nicht geben kann. Also so eigentlich wie eine Poly-Beziehung ja. gezeigt. Und dann alle sind da nicht mit einverstanden. Also jetzt später am Anfang ist es doch ein bisschen komplizierter. Aber sie als Hauptpaar sind da eben sehr offen. Und das finde ich eigentlich, das sieht man eigentlich selten oder gar nie. Und dann kommt noch dazu, dass hat Kevin Spaceys Charakter, Frank Underwood, ist nicht einfach hetero, sondern hat auch Beziehungen mit Männern. Das wird ihm auch recht früh irgendwo etabliert. Und aber eben, er ist auch mit Claire zusammen. Also ich würde ihn als bisexuell einschätzen, aber eher doch Präferenz, also auf dem Spektrum vielleicht doch eher zu homosexuell. Aber es wird halt nie klar, er steht nie hin und sagt es ja ganz, ganz klar definieren. Aber würdest du sagen, das spielt überhaupt eine Rolle? Also die Präferenz zu nennen, oder? Nein, nicht unbedingt. Das ist einfach, was man selber vielleicht herausspüren kann. Aber es ist jetzt, es gibt vielleicht eine Szene, wo es mal eher darum geht. Aber nein, ist jetzt nicht, dass das die ganze Serie beeinflusst. Ja, nur weil du es so gesagt hast, also vielleicht spielt es dahingehend eine Rolle, dass quasi nicht, er schläft einmal mit einem Mann so als exotisches Extra, sondern dass er tatsächlich in dem Sinne bisexuell ist, dass er wirklich ernsthafte sexuelle oder Liebesbeziehungen mit Männern und Frauen hat. Ja, und, genau, also nicht dieses. Das ist schwierig, weil eben die Beziehungen sind nicht immer so klasse. Also, ja, ist ein bisschen kompliziert. Weil er hat genau, nein, ich meinte auch nicht im Sinne von ernsthafte Beziehungen, im Sinne von lang oder sehr. Ja, oder ausgeglichen, sondern im Sinne von, es ist nicht, er hat einmal mit einem Mann geschlafen oder nein. So wie ja oft in Filmen oder Serien gibt es die Frau, die einmal im College mit einer Frau geschlafen hat und aber nicht von sich sagen würde, sie ist bisexuell. Aber in seinem Fall ist es tatsächlich in dem Sinne ernstzunehmende Kontakte, seien sie sexuell oder romantisch oder was auch immer, mit Frauen und Männern. Ja, das kann man schon sagen, ja. Genau, okay. Ist halt doch schon 5 Staffeln, ist schon vieles passiert. Und nämlich, deswegen gibt es da sehr viele. Es gibt dann doch immer wieder in jeder Staffel so einen Punkt dazu. Ja. Ja, also und natürlich ist er geoutet? Oh nein, also, weil er ist ja da doch ein hochstehender Politiker, das weiß dann die Öffentlichkeit nicht, nein. Genau, weil das ist dann wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Punkt. Genau, er kann es, ja. Bis jetzt ging es nie darum, dass er irgendwie halt ungewollt geoutet wird. Vielleicht kommt das später mal, aber ja, natürlich wieder in dieser Welt kann man das da noch nicht offen sagen, wenn man politisch aufsteigen will. Ja, und habe ich dich richtig verstanden, dass es nicht nur um sexuelle Beziehungen mit anderen Leuten geht, sondern eben im Falle von Claire auch um Liebes- oder Zuneigungsbeziehungen? Ja, eindeutig. Besonders jetzt eben in der neuesten Staffel und in der Staffel davor, da kommt so ein Charakter ein, der auch mit beiden irgendwie so, immer das ist noch öfters das wie so Dreiecks, aber also jetzt im positiven Sinn, dass so ein Charakter, der mit beiden eine tiefe Beziehung wie anfängt, auch noch interessant, dass sie eben nicht immer so wie ein Konkurrenzkampf, sondern dass sie als Paar mit jemand anderem eine stärkere Bindung eingeben. Genau, und da kommt so ein Charakter, den ich persönlich jetzt nicht so toll finde und interessant. Bin immer so, Claire, wieso findest du den so toll? Aber sie kann dabei, also da kann sie so ein Vertrauen und eine emotionale Tiefe findet sie jetzt halt bei diesem Charakter. Es wird dann aber auch wieder ein bisschen komplizierter. Aber das finde ich dann in der Serie wirklich frisch. Ja, dann ist es wirklich speziell, wenn hier eine polyamoröse / offene Beziehung geführt wird. Ja. Das sieht man wirklich nicht oft in Serien. Okay, dann war es das zu House of Cards, eine Polit-Soap-Opera von Netflix, die bei uns nicht auf Netflix läuft. Ja, die ersten, halt einfach immer die neueste Staffel. Ja, die ersten paar Staffeln. Genau. Okay, gut. Dann gehen wir doch mal über zu etwas, was wir uns beide angesehen haben. Wir haben beide die ersten Folgen der neuen Staffel von Master of None angeschaut. Master of None ist die Serie vom Schauspieler und Komiker Aziz Ansari zusammen mit seinem Freund Alan Yang. Alan Yang, genau, danke. Wo sie zusammen für Netflix eine Geschichte oder eine Serie geschrieben haben über einen jungen indischen Mann in New York, gespielt von Aziz Ansari. Und diese Serie handelt eigentlich einfach von seinem Alltagsleben mit Schwerpunkt auf Beziehungen, Freundschaften und Liebesbeziehungen und den Beziehungen zu seinen Eltern. Und genau, auch seinen Job. Aber sein Job ist auch immer wieder wichtig, genau. Aber das sind so die beiden Hauptthemen, oder? So sein Arbeitsleben und seine Beziehungen. Ja, also eigentlich eben sein Alltag, genau. Genau. Und da drin ist, dadurch, dass das Alan Young und Aziz Ansari sind, zwei Männer, die auch selbst viel Erfahrung mit Rassismus zum Beispiel haben, ist das einfach genauso Alltag wie alles andere auch und wird nicht ausgeblendet. Das heißt, wenn man so andere Serien schaut, die sie in New York spielen und um Freundschaften gehen und so, die ja teilweise sehr weiß sind oder auch sich da einfach das auch ausblenden, solche Themen, ist das in dieser Serie einfach ständig vorhanden, aber es ist einfach so eingepackt. Auch, und sie machen jetzt auch nicht nur Rassismus zum Thema, sondern mehr verschiedene Diskriminierungsformen, das ist eigentlich ganz cool. Also es ist auch eine Serie, die Frauen auch sprechen lässt, zum Beispiel. Mir ist aufgefallen, es gibt öfters mal, also sicher kam es jetzt schon zweimal vor, dass Frauen über etwas gesprochen haben, mehrere Frauen so eingeblendet wurden, die über etwas gesprochen haben, was ihnen passiert ist, zum Beispiel sexuelle Übergriffe oder in einer Folge jetzt gerade eben war es, wie sie so Dating-Apps erleben. Und Most of Done, Dev heißt die Hauptfigur, sitzt dann da und denkt, wow, okay, so geht's mir nicht. Genau, also es ist wirklich eine sehr diverse und diskriminierungskritische Serie. Und ich mag halt den Humor auch. Der ist nicht so... Der ist etwas alberner, finde ich. Also er ist relativ fröhlich, finde ich. Wie schätzt du? Es ist irgendwie realistisch. Also irgendwie, glaube ich, kann ich denn diesen Charakter glauben, dass sie so drauf sind. Aber irgendwie ist es doch... Also er hat ja da seinen Kollegenkreis, da hat sie ja dann einen Kollegen, der ein bisschen der Große, ja. Also der ist dann ein weißer Heteromann, aber wie die dann miteinander sprechen, ist also irgendwie halt wie eben zwei sehr gute Freunde miteinander interagieren und halt dieser Charakter ist halt so ein bisschen so ein lockerer, extrovertierter, kann mit jedem gut umgehen und so, dann macht es wie so, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die wirklich so drauf sind. Ja, dass sie auch auf diese seltsame Art und Weise sprechen. Aha, ja, ihren, oder? Genau, ja, wie sie was. Also, was mir vielleicht noch aufgefallen ist, sie sind halt doch alle wie recht privilegiert jetzt in Sachen Status, was das Geld anbelangt. Ja. Sie können ständig irgendwo toll essen gehen, können immer in, so wie wir in der Schweiz sagen, in Ausgang, also auch in Clubs oder an Konzerte und so, da bin ich immer so, Mann, oh, mein Leben sieht nicht so aus. also sie nutzen halt sehr fest aus, dass man in New York so viele tolle Sachen machen kann. Da habe ich manchmal so, okay, die haben anscheinend alle immer vor Geld zum Essen gehen. aber so die Art, wie sie, ja, also sie ist halt doch geschrieben, man merkt schon, das Drehbuch steckt dahinter. Aber irgendwie, es ist eine komische Mischung, ja? Ja, auf jeden Fall, weil ich finde teilweise, der Stil wirkt so unecht. Und gleichzeitig, also wie Albert heißt er, glaube ich, und Dev zusammen sprechen, oder wenn Devs Eltern vorkommen oder so, die ja auch Aziz Ansaris Eltern sind, es wirkt wie aufgesetzt und gleichzeitig macht es das für mich teilweise wieder echt, also so, weil es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber gleichzeitig kann ich mir eben doch vorstellen, dass die so miteinander sprechen. Ja. Weil es ist ja sowieso unmöglich, quasi, also echtes Leben kriegst du sowieso nicht in eine Serie rein. Und ich glaube, wir sind uns aber einfach so einen anderen, flüssigeren Stil gewöhnt, der aber teilweise ja daraus entsteht, dass das Drehbuch enorm durchdacht sind. Ja. Und in diesem Fall finde ich, kommt dieses Alltagsmäßige teilweise vielleicht etwas holprig rüber, aber das macht es ja dann vielleicht doch wieder nachvollziehbarer. So, also genau, also es wäre spannend zu hören, was andere Leute von dem Stil halten, aber es ist auf jeden Fall, hat seinen eigenen Stil und wirkt etwas, ich finde, etwas schlanker und etwas weniger dicht als jetzt andere Sachen. Und das macht es teilweise wie wiederum greifbarer. Gott, ich weiß nicht, das klingt alles ein bisschen seltsam, aber... Ja, aber es ist anders geschrieben, es fühlt sich anders an. Ja. Aber ich bin ja auch so irgendwie authentisch, aber irgendwie eben auch so Comedy-mäßig, dass es doch interessant und lustig ist, ihnen zuzuhören. Ich meine, es sind nicht immer so offensichtliche Witze, aber eben durch das Schauspiel oder die Reden, wie sie reden, wird es dann halt eben, dass dann Dev und sein Kollege immer so sich, this is the best thing, irgendwie so seinen kleinen Sing-Song einmal machen, ja, und so. Ich, ja, bin ich so, okay, es irgendwie ist gleich gespielt, aber einerseits gibt es wirklich Kollegen, die das einmal machen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht nur für das Publikum die Witze, sondern sind wirklich zwischen ihnen funktioniert. Und ich muss es manchmal gar nicht mit ihnen lustig finden, aber ich finde es lustig, dass sie es lustig finden. Genau, das ist dann das, was einem zum Lachen bringt, stimmt. Ja. Und was ich noch sagen wollte, es sind auch nicht typische Männerfiguren, wie wir es uns normalerweise gewöhnt sind aus Mainstreaming. Dass sie eben diese Freundschaft, dass sie sich umarmen. Also ich glaube, einmal geht es auch in, vielleicht habe ich es, aber so, dass sie so Hugger-Types sind, dass sie eben so auch so empfindliche Seiten haben, also jetzt nicht so Klischee, sondern dass es nach einem Moment gibt, wo sie halt doch eben über ihre Beziehung vielleicht mal etwas erzählen, dass sie sie unsicher macht und so. Also irgendwie durchaus. Wenn ich jetzt echt, als Vergleich habe ich Friends im Kopf, weil das ist ja so eine Serie, die in New York spielt, wo sehr weiß ist. Das sind ja die 6 Hauptfiguren, sind alle weiß. Wenn ich so an die männlichen Charakter denke und dann hier im Vergleich irgendwie, ist da Master von wie so total erfrischend. Obwohl eben, es geht ja nicht nur um Männerfreundschaften, er hat ja noch weibliche Kolleginnen. Und das kommt vielleicht auch noch dazu. Also, ja, Friends ist ja jetzt eh schon im 90er, 2000er, vielleicht schon eigentlich wie veraltet. Master of None durch seine neue Perspektive wirkt einfach extrem frisch. Auch die Machart, wie es gefilmt wird und wie eben jede Episode, wie seine Thematik eigentlich hat, aber deswegen nicht irgendwie so eingegrenzt wirkt. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass die einzelnen Folgen jeweils sich ein Thema rausknüpfen. Also es geht nicht nur immer um deren Alltagsleben, das sich weit fortsetzt, sondern ein Thema ist zum Beispiel mal Religion oder Familie. Und diese Folgen sind dann auf dieses Thema konzentriert, aber gehen trotzdem weiter. Das stimmt. Ja. Und ich finde das auch, würde es auch unterstützen mit den Männerfiguren, dass die recht auch immer wieder etwas normaler sind. Also so, wie du es gesagt hast, auch Männer, die irgendwie auch Sympathien und Zuneigung und Gefühle zeigen, klingt immer so, das ist schon so besetzt, dieses Gefühle zeigen. Gefühle sind ja irrsinnig unterschiedlich. Das kann ja auch Frustration sein oder Verunsicherung und so, aber es sind auf jeden Fall, und vor allem fallen sie nicht in diese Stereotype, also nur weil sie dann so sind, wie sie sind, sind sie dann nicht, in anderen Serien wären sie dann die Typen, die nie eine Frau abkriegen oder sowas. Oh, ja. Und das hat auch überhaupt nicht, also auch nicht diese krassen Level an Attraktivität müssen auch nicht erfüllt werden in dieser Serie. Mhm. Ja, dass sie, genau, da haben sie auch Diversität auf eine Art, ja. Ja, und was mir noch besonders gefällt, ist auch die Musik in der Serie. Ich finde, die ist enorm spannend. Es gibt ganz viele unterschiedliche Stücke. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Vorspann immer mit einem anderen Musikstück ist. Ja. Vor- und Abspann sind immer unterschiedliche Musik. Und das gibt einfach einen coolen Einblick und in Musik. Und gibt halt auch nochmal der Serie, finde ich, so einen gewissen... Macht die Serie auch aus, dass das musikalisch auch so divers ist. Gut, also Master of None gefällt uns nach wie vor sehr gut, auch in der 2. Staffel. Ja, ganz feste Weiterempfehlung. Genau, und die kann man tatsächlich auf Netflix finden, auch in unseren Landen. Und dann spreche ich jetzt zum Abschluss noch über den Film Cinderella von Disney. Den habe ich eher durch Zufall letzten Sonntag gesehen. Hast du den Film gesehen, Nuria? Nein, den habe ich nicht gesehen. Und hast du überhaupt schon, der 2. Film in dieser Art ist ja jetzt erst Schön und das Biest, ne? Andere, genau. So Live-Action gibt's. Das Dschungelbuch ist noch. Ja, stimmt. Dann wären es okay. Cinderella, ja, ich glaube die 3. Ja, okay, Cinderella ist die Verfilmung von Aschenputtel. Und diese neuen Live-Action, also mit lebendigen Schauspielern, Schauspielern gedrehten Verfilmungen von Disney sind teilweise immer sehr nah angelehnt an die Zeichentrick-Version. Genau, ja. Und was mir jetzt zu diesem Film speziell einfällt, ist, dass es wird wahrscheinlich nie einen Aschenputtel-Film geben, der einen Film übertreffen wird, der sehr prägend für meine Kindheit war. Und zwar Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist eine deutsch-tschechische Koproduktion aus den 70er und 80ern, auf jeden Fall spätes 20. Jahrhundert, aber sicher nicht erst 90er. Und diese Verfilmung ist enorm schön. Ist richtig ruhig und sehr feministisch für seine Zeit. Da geht es nämlich um Aschenbrödel, die halt, wie wir es kennen, auf dem Hof ihrer Stiefmutter inzwischen arbeiten muss. Und es ist aber so, dass es eine sehr rebellische Variante von Aschenbrödel in diesem tschechisch-deutschen Film. Die reitet und jagt und alles, halt, aber sie muss das immer geheim machen. Und ich vergleiche halt immer, wenn es solche Aschenbrödel-Filme gibt, das mit dem, und der ist halt auch filmisch sehr schön gemacht. Also hat einen sehr ruhigen Stil, hat tolle Naturaufnahmen, eine sehr feine Ironie. So, also der Prinz ist schon, man kann schon nachvollziehen, was Aschenbrödel an ihm findet. Sie lernt ihn auch viel früher in dem Film kennen als sonst in den Filmen. Sie lernt ihn nicht erst auf dem Ball kennen. Ach so, ja, in anderen Filmen ja auch. Aber die haben mehrere Begegnungen und sie findet ihn wahrscheinlich interessant, weil er halt sich für dieselben Sachen interessiert wie sie. Auch für Jagen und draußen sein und sind beide ziemliche Wildfänge. Und seine Eltern aber zum Beispiel, wenn die über ihn reden, es kommt schon ziemlich raus, dass er ein ziemlich verzogener Typ ist und vielleicht jetzt endlich mal erwachsen werden könnte und so. Und gleichzeitig macht sich die Mutter dann immer über den König lustig, weil er ja quasi nicht viel besser war. So, also diese Ironie zieht sich durch den ganzen Film, so dieser Humor. Das heißt, zu diesem Film muss alles, was ich zu Cinderella schaue, ist dann immer, muss irgendwie diesem Film gerecht werden, was keiner bisher schafft. Einfach so als Erklärung, wie ich jetzt über Cinderella spreche. Weil was ich dann so krass fand, war einfach die, apropos Master of None und dieser alltägliche Stil, ne? Und dann hast du Cinderella und das ist so üppig und so eindeutig nicht alltäglich, dass es fast schon anstrengend wird, weil für mich, weil das wie, also es hat an der Glaubwürdigkeit gekratzt, weil natürlich jede Geschichte, jeder Film ist fiktiv, aber die Fiktion in sich muss trotzdem stimmig sein. Und das fand ich schon mal einen schwierigen Punkt, dass das so opulent ist alles und so übertrieben bunt und ja, also das ist irgendwie, da hatte ich schon Mühe mit dem Film. Dann, ja. Wird da auch gesungen oder ist nur... Nein, ist ja nur gespielt. Also es ja wird einmal ein Lied gesungen, aber nicht im so wie wir es kennen von Disney. Ja. Genau, das ist so ein Punkt, der mir dazu einfällt, gerade eben auch im Unterschied zu Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der teilweise fast, also der so alltägliche Arbeiten im Vorspann, wird einfach so das Alltagsleben auf diesem Hof gezeigt. Und das wiederum kann man sich sehr gut so vorstellen. Und das ist schon mal der Stil. Also sehr bunt, sehr opulent und sehr stilisiert. Also bis zu einem gewissen Maße, dass ich es nicht mehr schlüssig finde. So. Und toller Teil fand ich, spannenden Teil fand ich die Stiefmutter von Aschenbrödel, gespielt von Cate Blanchett. Und das war enorm gut. Also der zuzuschauen, das war, das war so teilweise furchtbar, weil sie richtig grausam umgeht mit Cinderella. Und gleichzeitig fand ich, war so eine Gebrochenheit in ihr drin. Also ich hatte das Gefühl, Cate Blanchett, ich weiß nicht, ob sie sich das überlegt hat, aber man hatte das Gefühl, dieser Charakter hat ganz, ganz viel Hintergrundgeschichte bekommen. Die Stiefmutter in diesem Fall hat eben diese zwei Töchter. Und als sie in das Haus kommt mit dem Vater, gibt sie dann auch so Partys, auf denen gespielt wird. Also da sind dann Männer, die Glücksspiel betreiben mit ihr und so. Und sie ist sehr intelligent, das wird einem bewusst. Sie weiß auch haargenau, was sie macht, indem dass sie so stufenweise Cinderella zur Dienerin herabstuft. Also immer so ein Schritt mehr auf dem Weg dahin, Cinderella ihre Rechte zu berauben. Sie macht das sehr gekonnt und schrittweise. Und es ist quasi auch klar, dass es ihr darum geht, sich wirtschaftlich erhalten zu können. Und das ist für eine Witwe immer ein wichtiger Punkt. Aber wenn ich ihr zugeschaut habe, hatte ich das Gefühl, es wäre so spannend, das Leben dieser Frau zu wissen, was da passiert ist, dass die so geworden ist, wie sie ist. Und das fand ich enorm gut gespielt, weil die ist wirklich furchtbar, die Figur. Aber so wie Cate Blanchett spielt, ist da ganz viel dahinter. Also ich male mir natürlich direkt aus, dass die Sachen erlebt hat in ihrem Leben, die sie so hart haben werden lassen. Wer weiß, vielleicht ist es auch simpler und es ist einfach ein Charakter, der verwöhnt wurde und einfach nicht gelernt hat, fair zu sein mit anderen. Aber mich hat es mehr den Eindruck gemacht, auch wie sie am Ende, wenn sie dann des Landes verwiesen wird, wie sie aussieht oder wie viel Mühe sie mit Cinderella, einem sehr fairen und mutigen Charakter hat, dass sie quasi daran zerbricht, zu sehen, dass diese junge Frau all diese schlimmen Dinge erlebt und trotzdem sich ihren guten Charakter bewahrt. Und das hat es so für mich so drin, dass diese Frau das quasi nicht geschafft hat in dem Sinn, dass sie auch sehr schlimme Dinge erlebt hat, aber daran zerbrochen ist und deswegen so furchtbar geworden ist, wie sie ist. Also so, und das war für mich alles in diesem Spiel drin von Cate Blanchett. Also es ist enorm viel reininterpretiert, aber es war ein sehr reiches Spiel quasi und das war enorm cool an dem Film. Ja, und dann könnte man natürlich noch viele andere Sachen dazu sagen. Ich glaube, aus feministischer Sicht ist es auch interessant zu wissen, dass nicht Lily Evans, sondern sie heißt nicht Lily, glaube ich, aber die Schauspielerin von Cinderella hatte ein fast, glaube ich, zeithistorisches Korsett an für die Rolle. Und das wurde damals auch sehr kritisiert und sie selber hat gesagt, ja, aber das gehört sich halt so. Und der Punkt ist aber wirklich, es sieht echt krass aus. Also ihre Taille wird sehr eng und man hörte sie auch an, würde ich sagen. Ich kenne sie schon aus anderen Filmen und sie hat in diesem Film eine sehr hauchige Stimme. Und sie hat dann auch berichtet, dass sie auch nicht normal essen konnte während des Filmes. So. Also einfach dieses Kostüm ist eigentlich echt kritisierenswert. Das Korsett ist sehr gut, dass die abgeschafft wurden. Die Organe, also Korsetts haben ja dafür gesorgt, dass Organe wandern im Körper von Frauen, also dass sie weggedrückt werden. Also es ist enorm körperschädigend, solche Sachen. Es gibt inzwischen Korsetts, die das nicht machen. Also nicht, ich will nicht Leute von heute, die sowas tragen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um historische Korsetts. Die sind eine ziemlich krasse Sache und haben weibliche Körper deformiert. Und dass das so etwas in diesem Film wieder gezeigt wird, ja. Und anscheinend auch die Schauspielerin tatsächlich recht heftig eingeschränkt hat. Und ich den Verdacht habe, dass man es ihrer Stimme auch anhört, fand ich schon einen krassen Punkt. Weil sie spricht immer ganz hauchig, als würde sie nicht so viel Luft bekommen und so. So bin ich jetzt gerade wieder frech von Hollywood, weil da sind sie jetzt so, oh, wir wollen es realistisch machen, so wie es zu dieser Zeit war. Aber bei so vielen anderen Sachen ist es dann wieder egal, wegen so Schuhe oder so Rüstungen. Das ist ein Punkt immer, dass man bei Frauenrüstungen, dass sie die Brüste, wie die Brustform machen. Dabei ist das extrem gefährlich, weil wenn sie einen Schlag auf die Brust bekommt, dann wäre das in der Mitte, wäre ja wie nach innen gebeugt und würde dann extrem einen Druck ausüben, so Sachen, dass dann eben zum Beispiel Frauenrüstungen wieder sexualisiert werden, was eigentlich genau damit gefährlich wäre. Aber hier sind sie, okay, das Korsett muss realistisch sein. Also, das nervt. Ja. Aber eben, es war interessant, den Film zu sehen. Ich persönlich habe jetzt eben meine alte Cinderella-Verfilmung damals deutlich mehr genossen und auch andere Filme. Und ich glaube, Die Schöne und das Biest wäre auch noch interessant, das zu sehen. Gerade weil die ja dann singen und, glaube ich, auch spannende Sachen mit gewissen Charakteren gemacht haben. Ja. Genau. Aber dann waren das jetzt unsere drei Sachen, die wir diese Woche so uns angesehen haben. Das war Codewort Popkultur mit Ann-Sophie und Nuria und wir wünschen euch viel Freude beim Schauen, Sehen, Hören, Lesen und so weiter. Tschüss! Tschüss! Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay, ich warte noch. Fertig.